Deutschlandfunk Kultur Lesart. Jetzt schauen wir nach Österreich. Österreich wird von einer neuen Partei regiert. Limes nennt sich diese Partei, wie der römische Grenzwall. Limes ist die Partei des wahren Sozialismus, das sagen jedenfalls die Limes-Führer. Ist eine Partei, die vor allem gegen den Islam vorgeht, die Moscheen schließt, die sogenannte Volksschädlinge bestraft, die Bürgerwehren mit Gummiknüppeln auf die Straßen schickt und überhaupt aus Österreich einen stramm autoritären Staat macht. Dieses Österreich ist gar nicht so weit weg, nur 5 Jahre in der Zukunft, in dem Kriminalroman Rechtswalzer des Wiener Autors Franz Zobel. Der hat schon andere Krimis geschrieben. Vor 2 Jahren war sein Roman Das Floß der Medusa viel im Gespräch. Und jetzt ist Franz Zobel in Wien für uns im Studio. Also guten Tag nach Wien. Ja, schönen guten Tag. Wie war das denn für Sie, sich so ein stramm, rechtsrational durchregiertes Österreich vorzustellen, wie Sie das tun in Ihrem Roman? War das jetzt belastend oder war es eher eine Lust, jetzt zeige ich euch mal, wohin all das führen könnte, was ja heute schon in Ansätzen passiert? Naja, überraschenderweise war ich sehr nahe an der Wirklichkeit dran. Also ich habe es zwar in die Zukunft verlegt, bin aber oft gar nicht nachgekommen mit dem Nachsehen an Nachrichten, die meine Fantasie bereits wiederholt haben, weil Österreich natürlich jetzt schon eine rechte Regierung hat und auch irgendwo auf dem Weg ist, noch rechter zu werden. Zum Beispiel der Innenminister hat vor ein paar Tagen gesagt, das Recht hat sich nach der Politik zu richten und nicht mehr umgekehrt, also nicht mehr die Politik nach dem Recht, sondern das Recht nach der Politik. Und solche Dinge passieren in Österreich seit mindestens einem Jahr eigentlich ständig. Und insofern habe ich mir bin ich in meiner Vorstellung dieses dystopischen Zukunftsszenarios von der Wirklichkeit eigentlich mit sehr viel Material befüttert worden in der Zeit des Schreibens. Bevor man in den Roman selbst hineingeht, liest man ein Motto von einem französischen Kollegen von Ihnen, von Michel Houellebecq, aus seinem Roman Unterwerfung. Warum steht dieses Motto vor Ihrem Roman? Ja, weil so ein Gegenentwurf zum Houellebecq ist. Also beim Houellebecq ist es irgendwie die islamische Regierung, die an die Macht kommt, und bei mir ist es halt die anti-islamische Regierung, die sehr rechte Regierung, die eben diese ganzen anti-islamischen Maßnahmen setzt, wie wir sie auch aus dem Dritten Reich kennen, wie wir sie aus sehr vielen Diktaturen kennen. Mich hat dabei irgendwie interessiert, jetzt gar nicht der Zustand im Leben einer Diktatur, sondern das Leben davor. Also inspiriert hat mich dazu ein Gespräch in der Türkei mit einer Germanistikprofessorin, die gesagt hat, jetzt hat man wieder 40 Personen aus dem Lehrkörper verhaftet, sie weiß, die sind alle eigentlich unpolitisch und es kann aber sehr wenig dagegen tun. Und da habe ich mir gedacht, dieser Zustand, man merkt, ein System verändert sich, es werden Leute ausgegrenzt, es wird die Opposition weggesperrt oder verboten, es werden Verlage geschlossen und Galerien geschlossen, also es passieren lauter furchtbare Dinge und der Einzelne kann sehr wenig dagegen machen, wenn er da irgendwie gesettelt ist. Ich meine, er kann jetzt natürlich in den Hungerstreik treten oder man kann irgendwie eine Selbstverbrennung machen oder das Land verlassen oder was immer, aber im Prinzip der Normalbürger, der jetzt auf seine Familie nicht verzichten will, der weiterleben will, weiterhin einigermaßen existieren will, der kann so eine Entwicklung fast nur staunend beobachten. Und das hat mir eigentlich, diese Ohnmacht hat mich irgendwie sehr beschäftigt und habe ich versucht, in diesem Roman zu verarbeiten. Das spielen Sie ja durch, genau diese Frage, was kann ein Einzelner tun, der genau Familie hat, einen Beruf hat, seinen Beruf eigentlich auch nicht verlieren will. Das spielen Sie durch, vor allem an Ihrem Polizeikommissar Falk Groschen, den kennt man schon aus 2 früheren Romanen von ihm, und bei dem im Kommissariat, da hängen dann auch bald lauter Plakate der neuen Regierungspartei Limes. Er selbst soll auf Parteilinie gebracht werden. Er soll zum Beispiel gegen einen sogenannten patriotischen Bauunternehmer, wo es Korruptionsverdacht und alles mögliche andere gibt, gegen den soll er nicht weiter ermitteln. Ja, wie verhält sich denn der Kommissar unter diesem politischen Druck? Ja, der Kommissar ist ein bisschen eine autobiografische Figur, muss ich sagen. Er versucht dagegen anzukämpfen, aber gut, ich kann es jetzt nicht wirklich vorwegnehmen, wie dann das Ende ist, aber er hat schon schwer zu kämpfen mit diesem System. Wie halt der Einzelne, der jetzt einen Beruf hat, eine Familie hat, der kann natürlich nicht so ohne weiteres jetzt das alles aufs Spiel setzen. Also ich bewundere die Leute, die das in solchen Systemen machen oder gemacht haben, aber der Normalmensch kann das eher nicht. Und dieser Kommissar ist eben auch so ein Durchschnittsbürger, der natürlich sehr wohl sieht, was da passiert. Seine Frau ist noch ein bisschen politisch aktiver, aber dann wirklich dagegen vorzugehen, es fällt ihm nicht leicht. Und er spürt natürlich auch eine Unsicherheit, nicht? Also jeder seiner Kollegen ist plötzlich ein möglicher Denunziant, der ihn irgendwie verrät, weil man natürlich schon weiß, der ist jetzt nicht wirklich auf Parteilinie. Der Einzelne kann vielleicht wirklich nicht viel tun, aber zusammen kann man ja was machen. Aber wenn man ihren Roman liest, hat man jetzt den Eindruck, es gibt nicht viel Gegenwehr, nicht viele Gegenkräfte gegen diese Urbanisierung Österreichs oder wie immer man das nennen will. Sehen Sie das tatsächlich so? Gibt es so wenige Gegenwehr in Österreich gegen so einen möglichen Ruck nach ganz rechts außen? Naja, es gibt im aktuellen Österreich natürlich schon Demonstrationen, aber man hat jetzt diese rechte Regierung, die wir momentan haben, eigentlich viel achselzuckender und so mit quasi dieser typisch österreichischen Einstellung, naja, das ist halt so hingenommen, wie man noch Schwarz-Blau vor 17, 18 Jahren hingenommen hat, wo man wirklich massiv dagegen protestiert hat, wo auch die Europäische Union damals Sanktionen gesetzt hat. Mittlerweile wird das irgendwie hingenommen. Gut, die sind zwar auch rechts, aber so ganz rechts sind sie ja doch noch nicht. Das ist irgendwie schon ein massiver Rechtsruck, der hier stattgefunden hat, auf jeden Fall. Und davon erzählen Sie jetzt, also von einem möglichen, noch größeren Rechtsruck in der Zukunft, in 5 Jahren, in der Form eines Kriminalromans. Warum haben Sie diese literarische Form jetzt dafür genommen? Was sind die Vorteile? Ja, einerseits ist dieser Kommissar Falk Groschen bereits eingeführt, weil es ihm bereits 2 Krimis gibt. Zum anderen sehe ich im Kriminalroman diese Chance, dass halt ein Kommissar sehr glaubhaft in verschiedene Gesellschaftssysteme einsteigen kann. Es ist ja auch nicht nur ein Buch über diesen Rechtsruck, sondern auch ein Buch über Korruption und Nepotismus, wie sie in Österreich gerade herrschen. Ein Buch, das auch dann am Opernball letztlich kulminiert. Also das sind, und es kommen eben einige so Gesellschaftsbereiche vor, und das habe ich irgendwie, da finde ich den Kriminalroman nach wie vor sehr, sehr, sehr gute Form. Dann bietet es die Möglichkeit, einfach spannend etwas zu erzählen. Also im geglückten Fall will man ja doch spätestens ab Seite 15 einfach wissen, wie geht das aus, wo führt das hin, wie löst er all diese Fäden auf, und da finde ich den Kriminalroman schon eine ganz, ganz spannende Form. Und man kann sich bizarre Tötungsmethoden überlegen, da haben Sie offenbar ein Händchen dafür. Also eins kann man, glaube ich, verraten, weil das relativ bald passiert, da wird ein Mann sozusagen von innen heraus gekocht, das ist äußerst schräg. Und ich habe mich aber auch gefragt beim Lesen, es gibt eine ganze Menge ziemlich unglaubliche Zufälle in Ihrem Buch, es bleibt am Ende manches auch unaufgelöst, sodass ich mich gefragt habe, wollten Sie eigentlich das Genre Krimi so demonstrativ nicht besonders ernst nehmen oder einen ironischen Krimi schreiben? Na, ein bisschen ein satirischer Unterton ist bei mir natürlich immer der Fall. Und wenn man jetzt über die Gesellschaft schreibt, dann muss man das, glaube ich, auch ein bisschen satirisch machen. Ich war lange Zeit unentschieden, und auch der Verlag, ob wir das als Krimi auf den Markt bringen oder als Roman. Für mich war es am Anfang, es war als Krimi konzipiert, und dann sind sehr viele Dinge hinzugekommen, eben dieses Schreiben über das politische System, dann hat irgendwie die Hauptfigur, der im Gefängnis landet, auch mehr und mehr Platz bekommen, und dann ist es eigentlich, es ist so ein Hybrid zwischen Kriminalroman und nur Roman, und das ist dann irgendwie eine Vermarktungsstrategie des Romans, also des Verlags. Aber wenn es jetzt nur Roman hieße, wäre es mir auch recht im Prinzip. Jetzt haben Sie schon gesagt, der Roman steuert zu auf den Showdown beim Opernball, also bei dem gesellschaftlichen Großereignis in Österreich. Was hat Ihnen denn daran so besonders gut gefallen, das Ganze beim Opernball so richtig in sich zusammenstürzen zu lassen? Ja, ich kenne den Opernball aus sehr vielen Perspektiven. Ich habe in den 90er Jahren selbst dagegen demonstriert, oder in den 80er Jahren war es eigentlich. Dann habe ich einmal für den österreichischen Rundfunk als Kabelträger dort gearbeitet. Dann hat meine Frau irgendwann einmal am Opernball als Sängerin bei der Mitternachtseinlage mitgesungen. Und dann waren wir selbst, glaube ich, 8, 9 Mal als Gast am Opernball. Und ich habe immer gesagt, ja, sehr oft. Ich habe immer gesagt, ich mache das eigentlich nur mit, weil ich irgendwann einmal darüber schreiben will, und habe halt wirklich jahrelang auch immer Notizen gemacht. Also es gibt ja schöne Bilder, nicht? Am Ende von dieser Veranstaltung ist dann das ganze Tanzparkett übersät mit lauter Haarspangen zum Beispiel, oder Leute stehlen dann so aus dem Blumenarrangement und nehmen sich da etwas mit. Angeblich werden jährlich 22 Sektkübel gestohlen. Also ein paar so Details, die mir dann irgendwie aufgefallen sind. Und das hat mir irgendwie gefallen. Es ist so ein seltsamer Sehnsuchtsort der Österreicher, wo so diese K&K-Zeit noch einmal hochgelebt werden kann. Aber gleichzeitig kann sich natürlich auch die neue Regierung hier sehr schön darstellen und Europa zeigen, wie aufgeschlossen und wie modern man nicht ist. Und insofern hat mir das als Kulminationspunkt für die ganzen Geschichtsstränge, die sich so bis dahin entwickelt haben, eigentlich sehr gut gefallen. War auch von Anfang an so konzipiert. Der Kriminalroman Rechtswalzer von Franz Zobel, der läuft auf den Opernball zu. Das Buch ist im Zschollnay Verlag erschienen mit 416 Seiten. 19 € ist der Preis. Herr Franz Zobel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.